Manchmal brauchst du größere Veränderungen im Leben, wenn du wirklich weiterkommen willst. Ich kam auf den Hund, obwohl ich mich hintersinnte, als dieser sich bei der Heimfahrt im Auto übergab. Ob auch du auf den Hund kommst? Der gute Geist deines Unternehmens. Willkommen zum Podcast. Du erfährst hier kostenlos, warum ein guter Geist für außergewöhnlich erfolgreiche Unternehmen unabdingbar sind. Also für alle, die den normalen Weg verlassen möchten und einen optimalen Weg einschlagen wollen. Jetzt muss endlich was passieren, aber was Grundlegendes. Hast du dich das auch schon mal einmal selbst sagen hören? Wenn dein Leben in sogenannten Bahnen verläuft, zwar normal, aber nicht optimal, kommt unweigerlich der Drang nach einer Veränderung. Andere Unternehmer in meinem Umfeld gehen dann länger in die Ferien, ziehen sich ins Kloster zurück, buchen einen Segeltörn, starten ein soziales Projekt und so weiter. Einerseits geht es um eine Veränderung, andererseits um neue Herausforderungen. Oder aber, und das war bei mir der Fall, du möchtest infolge negativer Ereignisse eine radikale Veränderung in dein Leben rufen. Als ich mein Leben, privat wie geschäftlich, neu ausrichten wollte, begab ich mich auf der Suche nach einer geeigneten Möglichkeit. Schnell kam mir der Gedanke, einen vierbeinigen Freund an der Seite zu haben. Das schlug ich mir aber schnell wieder aus dem Kopf. Denn mit einem Hund muss man ja bekanntlich jeden Tag raus. Man muss sich um ihn kümmern, kann nicht spontan in die Ferien reisen, man braucht einen Hundesitter und so weiter. Doch immer wieder kreisten meine Gedanken um so einen Hund. Wenn ich schon eine Änderung in mein Leben will, dann aber richtig, habe ich mir eines Morgens gesagt. Und wie so oft überschlugen sich die Ereignisse in solchen Momenten. Innerhalb kürzester Zeit kam ich auf den Hund, genauer gesagt auf die Hündin. Sie war 11 Wochen alt und ich taufte sie Elu. Auf der Fahrt vom Züchter nach Hause erlebte ich, was es nun heißen würde, eine vierbeinige Begleiterin an meiner Seite zu haben. Sie übergab sich noch auf der Fahrt ins neue Heim. Dann die ersten Nächte, sie stubenrein zu bekommen, Begegnungen mit anderen Hunden, Erziehung, Ernährung und so weiter. Sofern du nicht selbst Hundebesitzer bist, kannst du dir das wohl nur schwer vorstellen, aber die Anfangszeit war sehr fordernd. Aber auch schön. Doch das Beste, und das ist der Kern dieser Geschichte, ich wollte neue Fenster in meinem Leben öffnen. Jeden Tag mehrmals spazieren gehen, egal wie das Wetter gerade aussieht. Neues Lernen, mich intensiv mit Elu beschäftigen. Eine neue Art der Kommunikation lernen. Ich wollte, dass wir zu einem Mensch-Hund-Team werden und nicht einfach einen Roboter neben mir haben. Kurz gesagt, ich musste meinen Kopf lüften und mich aktiv mit Elu beschäftigen. Ich musste mir die Zeit dafür nehmen, und zwar sehr bewusst. Hat es sich gelohnt, auf den Hund zu kommen und diese große Verantwortung auf mich zu nehmen? Ja, absolut. Sie ist zu 95% an meiner Seite. Mitarbeiter wie Kunden mögen sie. Ich empfehle dir also, bildlich gesprochen, ebenfalls auf den Hund zu kommen. Du hörtest einen kostenlosen Podcast aus dem Buch «Der gute Geist deines Unternehmens». Hat es dich inspiriert, deinen guten Geist deines Unternehmens zu aktivieren? Willst du dein Unternehmen von normal zu optimal entwickeln? In meinem Buch, welches auch als Hörbuch erhältlich ist, findest du 52 erfrischende und sofort umsetzbare Kapitel für dein Unternehmen. Und das Beste? Aktiviere nun die aus dem Podcast gewonnenen Impulse direkt in dein Unternehmen dank kostenlosen Checklisten und Arbeitsblättern unter www.brunoarecker.com.